Guten Abend. Guten Tag. Ich bin hier die zuständige Ärztin für Sie und würde gerne ein Aufnahmegespräch führen. Wie heißen Sie bitte? Ich heiße Kerstin Meyerhoff. Kerstin Meyer auf. Meyerhoff. Meyerhoff. Meyerhoff. Meyer. Und dann Hoff, Hoff. Doppel F. Könnten Sie bitte Ihren Vornamen auch buchstabieren? Ja, Kerstin. Kerstin. Okay. Kerstin. Um sicher zu gehen, würde ich nochmal buchstabieren. Kerstin. Richtig. Und Nachname Maye, Nee, Meyp. Mi, I wie Ida. Me, wie Emil. Emil, okay. Vielen Dank. E wie Emil, Y, E wie Emil, R wie Richard, H wie Ist egal. Ha, Richard. Hans. O und Doppel F. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Wie alt sind Sie? Ich bin 38. Okay, 38. Wann sind Sie genau geboren? Am 8.3.88. 88. Okay, wie groß sind Sie? Ja, ich bin so 1,68. 60. Okay, wissen Sie, wie viel Sie wiegen? Also ungefähr 75 Kilo. 75. Okay, vielen Dank für diese Informationen, Frau Meyerhoff. Was führt Sie heute zu uns? Ja, also Sie sehen ja, mein Mann ist bei mir und das war ganz merkwürdig. Wir haben am Abend zusammen im Wohnzimmer gesessen und mit einmal habe ich ganz komisch angefangen, mit den Armen und Beinen so zu zucken. Ich konnte das überhaupt nicht mehr kontrollieren. Und ja, das war natürlich unheimlich. Und ja, ich habe das schon so ein bisschen gemerkt. Seit 3 Tagen war ich total kribbelig und nervös und unruhig. Aber jetzt diese Geschichte da, ich konnte das wirklich nicht kontrollieren. Mit einmal haben die Arme und Beine gemacht, was sie wollten. Und da hat er mich ins Auto gesetzt und ist mit mir sofort hierher gekommen. Okay, Sie haben gut gemacht. Die beide Arm oder Bein oder linke Seite, rechte Seite Nee, beim. beide Arme und Beine. Oh, alle. Okay. Okay. Seit wann? Seit 3 Tagen. Nein, das war jetzt heute einmalig. Seit drei Okay. Tagen Sie haben fühle ich Kribbeln. mich nervös. Aha. Das habe ich Okay. so im Nachhinein habe ich gesagt, ja Mensch, das waren auch hektische Tage jetzt und ich bin nie so richtig zur Ruhe gekommen, ne? Okay, ja, ich verstehe. Haben Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt? Ich meine, seit 3 Tagen oder heute Morgen anders Also, in Ihrem Leben? ja, wir haben gestern Abend, haben wir in meiner Firma, haben wir ein bisschen Party gefeiert und haben da auch ziemlich viel Alkohol getrunken, ja schon. Und wenn ich jetzt so überlege, ungefähr, ja, als wir uns hingesetzt haben im Wohnzimmer, da habe ich so zum Fenster rausgeguckt und habe mit einmal gemerkt, ach, das Licht stört mich total. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich so ein bisschen Kopfschmerzen habe und hatte, also zwischendurch hatte ich das Gefühl, dass ich richtig so Blitze sehe, als ob jemand so mit dem Blitzlicht fotografiert, ne? Waren Sie ohnmächtig? Nee. Okay. Hatten Sie gleichzeitig Herzrasen, Atemnot? Atemnot ist mir nicht aufgefallen, aber Ich hatte das Gefühl, dass das Herz wirklich doll klopft, ja. Okay. Ähnliche Beschwerde in Ihrem Umgebung. Haben irgendjemandem ähnliche Beschwerde oder nur Sie Nein, haben? zum Glück nur ich, ja. Nur Sie haben. Okay. Fühlen Sie sich fiebrig oder hatten Sie Fieber, Nee. Nachtschweiß, Kaltschweiß? Nee. Hatten Sie Seh- oder Hörstörungen? Hörstörung nicht, aber Sehstörung habe ich ja gesagt, dass ich so Lichtblitze gesehen habe Ja. und dass ich auch so empfindlich war auf Licht, ja, dass ich mich geblendet gefühlt habe. Und Und auch Hörstörungen haben Sie nein, gesagt? Hörstörung nicht, Nein. nein, nein, Okay. nein, nein, nein. Okay. Hatten Sie Muskelschwäche oder Lähmungserscheinungen Nee, bemerkt? nee, nee, nee. Aber jetzt Jetzt Ihre kann ich alles wieder koordiniert bewegen, ja. Bewegung. Okay. Ah, okay. Ich verstehe. 38. Okay. Okay. Ist Ihnen übel? Jetzt Haben ist mir Sie übel, übel? ja. Also jetzt fühle ich mich wirklich ein bisschen schlecht und habe auch so das Gefühl, dass ich total K.O. bin, dass ich total müde bin. Früher hatten Sie diese ähnliche Beschwerden, aber Nein. erstmalig. Ja, Sie haben gesagt, Hab Entschuldigung. sowas noch nie Ja, erlebt. Entschuldigung, Nein. Herr Meyerhoff. Haben Sie erbrochen? Nein, also nein, ich habe mich Oder nicht. Nein, habe ich nicht. Wasserprobleme oder Stuhlgangprobleme haben Sie? Also, ich habe regelmäßig immer ein bisschen Probleme mit dem Darm. Also man sagt, ich habe einen Reizdarm und wenn ich da, ja, wenn ich da Schwierigkeiten habe, dann nehme ich halt Imodium und dann ist erstmal wieder Ruhe. Aber jetzt in diesem Zusammenhang hatte ich keine Probleme. Okay. Was haben Sie eingenommen? Entschuldigung, Medikament oder? Ja, wenn ich bei Darmbeschwerden, Ja. wenn ich Durchfall hatte, dann Ja. habe ich immer Imodium genommen. Modium. Imodium heißt es. Imodium. Ist das ein Tabletten von ärztlichem Rezept Ja, die hat oder? mir der Arzt Ah, verschrieben, ja. okay. Okay, danke. Okay, ich verstehe. In letzter Zeit haben Sie ungewollt Gewicht ab oder zu, ungewollt ab oder zugenommen? Also, ja, ich glaube, das Gewicht ist immer gleich. Also man merkt das ja an den Kleidern oder so, ob es irgendwo rutscht oder kneift, aber mein Gewicht ist stabil. Okay. Und ich würde gerne wissen, schlafen Sie seit 3 Tagen gut oder? Naja, also letzte Nacht habe ich halt nicht viel geschlafen und ein bisschen viel Okay. Alkohol getrunken. Und Aber sonst? sonst. Ja, manchmal bin ich schon auch ein bisschen genervt und dann schlafe ich auch nicht so gut. Wie ist Ihr Essen, Ihr Appetit? Ist gut? Ja, würde ich schon sagen. Also wenn ich dazu komme, dann esse ich schon auch regelmäßig und ich muss ja auch für mein Kind immer kochen. Also essen wir schon auch regelmäßig und auch gut, würde ich sagen. Besuchen Sie Ihren Frauenarzt regelmäßig? Gibt es Ja, irgendwelche? da gibt es keine Probleme. Ich gehe da halt regelmäßig zur Kontrolle einmal im Jahr. Okay. Ne? Wann war die letzte Periode? Ihre Aber das letzte ist jetzt 2,5 Wochen her. Periode? Zwei und. Okay. Okay. Bei Ihnen irgendwelche chronische Erkrankungen bemerkt? Ja, also wie Bekannt? gesagt, Entschuldigung. dieser Reizdarm, das hat mir Ja. mein Hausarzt mal gesagt. Dann habe ich, ja, das ist keine chronische Erkrankung, aber ich habe halt so ein Ekzem hinter dem Ohr, also so eine Hautreaktion. Und da muss ich immer irgendwelche Salbe auftragen. Okay. Seit wann Ihre Reizdarmsyndrom festgestellt? Ah, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Das ist schon lange, eigentlich seit ich erwachsen bin. Okay. Hautausschlag, okay. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente außer Imodium? Ja, eben diese Kopfsalbe da, die heißt Lügal und die mache ich mir dann dahinter die Ohren, wo das die Haut so verändert ist, ne? Und Sie hören ja, ich habe so eine ganz heisere Stimme. Ich habe Stimmbandknötchen und deswegen muss ich manchmal, wenn das also ganz schlimm wird und ich ganz heiser bin, dann nehme ich so Neo-Angin, das sind so Lutschtabletten, damit ich nicht Könnten so Sie heiser bitte und noch nicht. mal sagen, Entschuldigung, Neo-Angin. Neo Neo-Angin heißt das. Andin, okay. Neo-Angin, wie Angina. Ne? Angina, okay. Neo-Angin. Angina, okay. Nee, Neoangina. Neo-Angin heißt das Medikament. Ne? Okay, Genau. verstehe. Und könnten Sie bitte Ihre Salbe Name? Die heißt Lügalsalbe. Lügol, ja, Lügol. Lügal. Lügal, Mit okay. LY. Okay. Lügal, okay, danke. Und sind Sie schon operiert worden? Nee, ich habe noch nie eine Operation. Nee, ich habe noch nie eine Operation gehabt, stimmt, Haben ja. Sie irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten? Ja, also ich muss immer sehr auf Sauberkeit achten. Ich habe eine Hausstaubmilbenallergie, also muss ich ständig die Betten neu beziehen und absaugen und so. Und dann habe ich ja, das ist so gastronomisch manchmal ein bisschen traurig, ich habe eine Allergie gegen Meeresfrüchte. Und deswegen kann ich also nie Krabben oder Fisch oder Muscheln oder irgendwie sowas, was andere sehr lecker finden, kann ich nie mitessen. Wie reagiert es darauf? Essen oder Sauerstoff? Ja, also da kriege ich wirklich so rote Flecken im Gesicht und merke, dass die Zunge taub wird und so. Das ist sehr unangenehm. Rote Flecken im Gesicht, okay. Und Taubheitsgefühl im Mund oder, okay, um Mundheitsgefühl, okay. Vielen Dank für diese richtige Informationen. Und Unverträglichkeit hatten Sie? Soll ich Fragen. wissen? Ja, Haben Sie Unverträglichkeit? also ja, wie gesagt, Meeresfrüchte darf ich nicht essen und Okay. sonst habe ich aber nichts, was ich eigentlich nicht vertragen kann. Okay. Und wie ist Ihr Nikotinkonsum? Ja, also ich rauche, aber ich rauche wirklich nicht viel. Ich rauche nur so eine halbe Packung am Tag. Halbpackung. Okay. 10 Zigaretten täglich seit wann? Ja, seit ich 18 bin. 18. Ja, das ist ja nicht wenig, ja. Und wie ist Ihr Alkoholkonsum? Ja, also ich trinke eigentlich nicht regelmäßig so viel Alkohol. Also Das ist schon, wenn es was zu feiern gibt oder wenn es beim mal ein Feiern. sehr gutes Essen gibt oder so. Aber eben, ja, gestern Abend, da war so tolle Stimmung und wir hatten was zu feiern und das war richtig schön. Und ja, und dann schmeckten die Cocktails so gut und ja, da habe ich wohl ein bisschen viel zu fassen gehabt, ja. Aber normalerweise am Wochenende trinken Sie oder täglich? Ja, na, täglich nicht, also, aber vielleicht schon so dreimal in der Woche oder so. Oh, okay. Dreimal. Konsumieren Sie Drogen? Ja, früher mal habe ich mal Haschisch geraucht, ja, aber das war Was nicht. heißt früher? Naja, so mit 19, 20 habe ich das mal probiert und dann habe ich aber schnell wieder die Finger davon gelassen. Ja, okay. Okay. Ich habe ein paar Fragen über Ihre Familiengeschichte. Leiden Sie irgendwelche chronische Krankheiten? Ihre Vater, Ihre Mutter, meine ich. Ach so, Ihr Vater, Ihre Mutter. chronische Krankheiten Zum haben die. Beispiel Blutzucker, Nee, also das haben die alles nicht, weil die Bluthochdruck sind ja auch noch oder relativ Krebs. jung. Nee, also mein Vater, der war jetzt vor 4 Monaten war der in der Klinik Der hatte irgendwie an den Augen eine Hornhautentzündung und musste ein Auge operiert werden. Und das war wohl ein bisschen unangenehm, aber das ist ja keine chronische Erkrankung. Das ist, ne? Gut. Gut. Und meine Mutter, die hat sich vor ein paar Jahren das Handgelenk gebrochen und es ist nie wieder gut geworden. Die hat also permanent Schmerzen, die hat so ein, das heißt Morbus Sudeck. Ne? Die hat also immer Beschwerden mit diesem Handgelenk und die ist richtig eingeschränkt damit, aber auch das ist ja keine chronische Erkrankung in dem Sinne. Welche Hand? Rechte Hand. Rechte Hand, Ja, ja, insofern ist sie auch schwer. wirklich ein bisschen Rechthandler. eingeschränkt. Ist sie Rechthandler? Naja, das ist Ja. schon, das schränkt sie schon sehr ein, ja. Haben Sie Geschwister? Nein, ich war Einzelkind. Okay. Was sind Sie vom Beruf? Ja, ich bin selbstständig. Ich habe einen kleinen Copyshop in der Nähe, in der Stadt hier. Und ja, da mache ich halt Drucksachen und erledige so kleine Aufträge, verkaufe nebenher so ein bisschen Papeterie und ja. Was verkaufen Sie? Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. also Briefpapier und Papier. so Schulzutaten, ne? Was weiß ich, Bleistifte und Füller. Telöken, oder? Bitte? Wie Telöken, oder? Wie? Telöken. Telöken. Telekom. Oder was? Hä? Klein. Telöken. Ich weiß nicht, was Sie Telöken. meinen. Okay, vielleicht ich erinnere mich falsch daran. Okay. Also Schreibwaren, ne? T-E-L-E-Ö-K-E-N. Telöken. Nein. Okay, vielleicht erinnere ich mich falsch. Ja, Ganz ich wüsste nicht, was Sie kleine, meinen. eine kleine Geschäft in Dorf. Ein Copyshop, Ja, ja. Copyshop, ein paar Und Heft verkaufen. Papier, Schulhefte, Schreibpapier. Ja, Briefumschläge und sowas, ne? ja, okay. Und haben Sie Stress bei Ihrer Arbeit oder Ja, bei manchmal ist es natürlich Ihrem? schon stressig, ja. Gerade wenn mal eine Maschine kaputt ist, dann hat man gerade einen Auftrag und dann geht ein Kopierer kaputt oder was weiß ich, der Okay. Toner ist alle und man muss wieder alles Ja. nochmal von vorne anfangen. Also da gibt es schon auch mal Stress und die Kunden sind auch nicht immer nett. Okay. Wie viele Kinder haben Sie? Ein Ein Kind oder habe ich, ein Kind ein habe ich. Kind? Okay. Frau Meyerhoff, jetzt bin ich fertig mit meinen Fragen. Möchten Sie etwas hinzufügen oder Wichtiges mit mir mitteilen? Ich habe Ihnen jetzt so viel erzählt und ich bin ja auch ein bisschen schlapp, muss ich sagen, und so ein bisschen müde. Ich wüsste gar nicht mehr, was ich Ihnen alles schon gesagt habe, aber ich denke mal, Sie haben bestimmt alles Wichtige erfahren von mir. Ja, Frau Meyerhoff, aufgrund Ihrer Beschwerden, hochdosierte Alkoholkonsum und Herzklopfen, Nervosität, kribbelnde Gefühl, ich habe einen Verdacht auf vielleicht Alkoholintoxikation So viel war das nicht. oder Vitamin B12 Mangel vielleicht oder Ja, was kann man denn jetzt machen, um das rauszufinden? neurologische Störungen. Ja, ich würde gerne Sie zuerst körperliche untersuchen, Körperlich untersuchen? körperlich untersuchen, etwas Blut abnehmen und soll ich vielleicht neurologische Konsül anfordern? Natürlich, ich gebe Bescheid mit meinem Oberarzt und danach Sprechen wir mit Ihnen Schritt für Schritt. Ja, das ist gut. Sie sollen zuerst stationäre aufnehmen. Tatsächlich muss ich da bleiben. Jetzt geht es mir doch wieder gut. Nicht genau, Entschuldigung. Nach dem Ergebnis vorliegen, sprechen wir nochmal. Nachdem die Okay. Ergebnisse vorliegen. Okay, Ja, ja, das ist gut. okay. Dann hoffe ich Nicht mal, dass da nichts ungleich. Schlimmes rauskommt. Ja. Dankeschön. Gut, sehr schön. Okay, möchte jemand noch zusätzliche Fragen stellen? Ich konnte nicht genau folgen. Hätten Sie für eine Beschwerden Nee, gehofft? noch nie, war erstmalig. Erstmal. Wie lange dauert das Ereignis? Das muss ganz kurz gewesen sein. Ich kann das selber überhaupt nicht einschätzen. Aber ich denke, das waren, also mir kam das natürlich lange vor, aber ich glaube, das war nur, also eine Minute oder 2 Minuten oder so. Ich glaube, das war nicht viel länger. Während das Ereignis oder Anfall hatten Sie ungewöhnlich Wasser lassen? Sie meinen, ob ich mich eingenässt habe, meinen Sie, ne? Dass ich, also Unkontrollierte unkontrolliert, Wasserlass. ja. Nein, ich habe mich nicht eingenässt. Ist nicht passiert. Hat jemand noch andere Fragen? Ja, tatsächlich als kleines Kind, als einjähriges Kind, das hat meine Mutter mir erzählt, dass ich da mal mit Blaulicht ins Krankenhaus gekommen bin, weil ich einen Fieberkrampf hatte. Das stimmt, ja. Und letzte Frage, hatten Sie in letzter Zeit Kopfverletzungen? Trauma. Kopfverletzung? Nee. Nein, also dass ich irgendwo einen Fahrradunfall hatte oder so, nee, ich habe mir oder nicht mal irgendwie eine Beule gestoßen. Danke. Jo, Darf ich eine gerne. Frage stellen? Immer. Letzte Tage hatten Sie einen Kurzsamkeit, Benommenheit oder eine Bewusstlosigkeit? Nee, bewusstlos nicht. Was ich gemerkt habe, dass ich seit ein paar Tagen so kribbelig war. Aber ich Kribbeln. habe halt gedacht, es hängt damit zusammen, dass wir da diese Party halt vorhatten und dass da viel zu organisieren war. Und ich bin da nicht drauf gekommen, dass das was mit meiner Gesundheit zu tun hat. Dankeschön. Frau Dr. Ipek, sind Sie Ja, soweit? Sie ist schon mit allen Wassern gewaschen jetzt. ich versuche, das ist Ja, sehr gern. mein zweiter Versuch in Düsseldorf, neurologische Fall. Okay, darf ich Ihnen vorstellen? Ja, natürlich. Was ging? Okay, ganz schwer, aber könnte sein, natürlich. Da gibt es ein Auslöser, vielleicht hochdosierte Alkohol trinken oder So, jetzt ja. machen Sie mal Ihre Fallbesprechung. Okay. Aufgenommen wurde Kerstin Meyerhoff. Sie ist 38 Jahre alt, geboren am 8.3.1988. Sie ist 1,68 Meter groß und wiegt 75 Kilo. Sie kam heute zu uns wegen Kopfschmerzen, Blitzen von den Augen und Zuckungen. Seit 3 Tagen Was für berichtete Zuckungen hat sie? Tremor, kann ich sagen. Nee, Zuckungen ist ja das, aber wo hat sie Zuckungen? Ja, in die beiden Händen und beide Beinen. Okay, Aha. Seit 3 Tagen berichtete sie, dass Nervosität und kribbelnde Paresthesie. Hm. haben. Und begleitend sind, kann ich Tachykardie sagen oder Fragen nach Herzrasen, Brustschmerzen, Luftnot, Würdenfernheit. Wurden verneint. Und an vegetativ Anamnese erwähnt sie Übelkeit, sogenannte Nausea, Diarrhoe und Beschwerden. Diarrhoe jetzt akut? Nein, jetzt nicht, Eben. Entschuldigung. Und beschwerdenbedingte Schlafstörungen. Sonst an Vorerkrankungen leidet sie an Reizdarmsyndrom und Hautausschlag oder Exanthem kann ich sagen hinter den Augen. Dagegen nimmt sie bei Bedarf Imodium gegen Reizdarmsyndrom und Lugalsalbe hinter der Ohren. Manchmal sie berichtet auch, sie leidet unter auch Kopfschmerzen. Dagegen nimmt sie Neoangin Kopfschmerzen, okay. oder habe ich falsch verstanden? Ja, Okay. sprechen wir gleich drüber. Ist Ihnen ohne keine Operation bekannt? Es ist dir keine Operation bekannt, ja? Allergisches Anamnese ist sind mehreres Frühstücken und Saugstoff bekannt. Sie reagiert es darauf rote Flecken im Gesicht. Und mehreres reagiert sie, Früchte, Fisch, Muscheln, reagiert sie darauf, Taubheitsgefühl im Wo Mund, im im Mund? Mund, Entschuldigung. An Noxen-Anamnese berichtet sie seit ungefähr mit 18 Jahren. Mit 18 Jahren täglich 10 Zigaretten. Also seit Das 18 Jahren. heißt, ja, oh, seit, okay. Seit 18 Jahren, ja. Okay, Entschuldigung. Seit 18 Jahren. Und Alkohol. Oder nee, Quatsch, stimmt, habe ich falsch gesagt. Seit dem 18. Lebensjahr, ne? Also seit 20 Jahren, ne? Okay, wie kann Seit ich. dem 18. Lebensjahr, beziehungsweise seit 20 Jahren, raucht sie eine halbe Packung am Tag. Lebensjahr, okay. Ich notiere, Entschuldigung. Okay, danke schön. Und Alkoholkonsum ist wochentlich drei oder zweimal in der Woche. Aber beim Feiern manchmal sie trinkt mehr als sonst. Und Drogenkonsum würde verneint, kann ich sagen, oder? Naja, ganz nicht. Nee, okay. Drogenkonsum. Sie hat mit 19 und 20 Jahren Jahrgang Drogen konsumiert. Aber Haschisch. was für welche? Haschisch. Haschisch, ja. Haschisch. Okay. Also Joints geraucht, ne? Ah, Joint, ja. Das ist ja. Es gab auch bei der Familie ergab sich Augenhorn, ach, was heißt das? Hornhaut, Retina ist das oder ich habe das vergessen. Hornhaut, Oh. Kornea, Bindehaut, Kornea. Konjunktiva. Die beiden? Konjunktiva. Nee. Hornhaut. Warten Sie, ich muss selber gucken. Augen, Hornhaut. Die Hornhaut heißt Hornhaut. Bei der Familienanamnese ergab sich Keratitis bei der Vater und Handgelenk gebrochener bei der Mutter bekannt. Ja. Sie ist selbstständig arbeiten. Sie ist Sie zufrieden. arbeitet selbstständig. Sie arbeitet selbstständig und wohnen mit ihrem Wohnt. Ehemann. Und sie hat ein Kind. Sie ist gesund. Ich habe einen Verdacht auf epileptische Anfälle. Was machen Sie diagnostisch mit der Patientin? Ich würde gerne neurologisches Konsül anfordern. Das Und was machen Sie EMG, selber mit der Patientin? ha, selber, okay. Ich würde gerne zuerst körperliche Untersuchung Worauf achten Sie und dabei? besonders neurologische Untersuchung. Vitalparameter natürlich zuerst muss ich überwachen. Und neurologische Untersuchung, reflexiv, sensibil und Motoren Motorik, Untersuchungen. Reflexe, Sensibilität und Motorik, ja. Ja, durchführen. Natürlich EKG auch durchführen. Sie berichtet über Herzrasen, Herzklopfen. Ich denke auch Echo ist auch wichtig. Und bei der Neurologie vielleicht EMG durchführen. EMG für Muskeln und EEG für Nörologie-Diagnose. Den Kopf, ja. Kopf. Differentialdiagnose kommt in vielleicht MS. Sie ist 38 Ja. Jahre alt und vielleicht auch kraniovasküler, zerebrovasküler Krankheit auch. Ja, ich hab Diğer. noch eine Differentialdiagnose hier noch mit auf dem Zettel. Tia, oder? Ja, die habe ich auch mit dabei. Und auch Migräne. Wobei das eigentlich, also, na gut, okay. Und Worst Case natürlich ein Hirntumor. Ja, Ne? Okay, gut. beidseitig. Ja. Gut, was machen Sie weiterhin diagnostisch? Weiterhin diagnostisch. Ich würde gerne Labor-Untersuchung durchführen. Entzündungsparameter. Ich habe nicht gefragt, vielleicht. Waren Sie in der letzten Zeit Urlaub oder so? Ich habe leider nicht gefragt das. Blutbild, Entzündungsparameter, Okay. B12 Vitaminparameter und Gerinnungsparameter natürlich. Und MRT wegen Gehirntümör Um da was auszuschließen. auszuschließen, ja. Sie ist ganz junge Frau. Vielleicht andere Epilepsie, EEG habe ich gesagt und Was erwarten Sie denn jetzt im Augenblick ja. von der neurologischen Untersuchung und auch vom EEG? Was meinen Sie, wird man da finden? Ja. Oh, das ist ja nicht einfach für mich. Und Das ist auch, ich sage Ihnen das jetzt einfach, das ist auch für den Spezialisten nicht einfach, denn Wenn das tatsächlich ein epileptischer Anfall war, nach dem Anfall gibt es keine Nachweise darüber. Ja, also das EEG ist danach wieder unauffällig und auch die neurologischen Sachen sind wieder normal nach dem Anfall. Insofern kann man nur die brutale Methode machen, dass man sagt, man versucht nochmal einen Anfall auszulösen, ja, oder man sagt, man muss warten, ja, ob es nochmal wiederkommt, ja. Also man kann, manchmal macht man eben einfach auch diese Geschichte, dass man sagt, alles andere haben wir ausgeschlossen, es war vermutlich das. Gut. Und haben Sie eine Idee, was man dann weiterhin macht? Was sollte die Patientin bezüglich ihrer Lebensgewohnheiten machen? Ihre Gewohnheit nur Alkohol Karenz würde ich empfehlen Auf und alle Fälle. natürlich auch Nikotin auch ganz gefährlich. Sie ist ein bisschen Übergewicht. Nein, Entschuldigung. Ja, in der Grenze vielleicht. Ja. Und Stress aus Ja, kein Stress, reduzieren, genau. das ist Ja. ganz wichtig. Sie Ja. ist zufrieden mit der Arbeit, aber vielleicht zu viel Arbeit. Ja, und ich habe noch zwei Sachen, die so eigentlich so um die Ecke mit Stress zu tun haben. Einmal, weil es riskant ist, sie soll nicht Auto fahren. Ja, wenn man selber am Steuer sitzt und man kriegt so einen Anfall, ist eher schlecht, ja. Und deswegen soll man praktisch ein halbes Jahr lang vorsichtig sein, wird nicht selber Auto fahren. Und sie soll auch auf regelmäßigen Schlaf achten. Also kein Schlafentzug in dieser Zeit, um nicht was zu provozieren. Ne? Gut, ja, dann bin ich mal gespannt, was bei Ihren Untersuchungen Ich rauskommt. auch, danke. Halten Sie mich auf dem Laufenden über die Ergebnisse und dann gucken wir uns die Patientin nachher mal zusammen an. Ja, sehr schön, Frau Dr. Ipek. Gut, Danke. ja, wir haben ja so ein bisschen zusammengearbeitet. Was ich eine wichtige Frage fand, da gibt es ja ganz offenbar einen Zusammenhang mit dem kindlichen Fieberkrämpfen und der Epilepsie. Und das ist tatsächlich ja hier benannt, haben Sie aber nicht nachgefragt. Und Sie haben auch nicht nach weiteren Ereignissen im Lebenslauf gefragt, also in der Vorerkrankung. Deswegen ist es gar nicht gekommen. Und ja, und tatsächlich ist es so, dass das EEG nach dem Anfall keine Auffälligkeiten zeigt. Ja, dann ist alles wieder gut. Man müsste praktisch den Augenblick erwischen. Und ja, das macht das ja so ein bisschen gespenstisch, dass die Leute mit so einer tickenden Bombe irgendwo leben, dass sie wissen, es könnte jederzeit losgehen. Aber ich weiß es vorher nicht. Ne? Na gut, sie hat diese Nervosität vorher geschildert. Und was, glaube ich, auch also so eine gewisse Aura ist im Vorfeld, ist diese Blitzig. Lichtempfindlichkeit Ja, das und ist Nervosität. Ne? Und große Tipps für diese, ja. ja, und natürlich haben Sie genau recht, dass diese Patientin Noxenkonsum auf alle Fälle runterfahren muss. Und es gibt Medikamente, Antikonvulsiva. Die würde man aber nur einsetzen, wenn tatsächlich ein zweiter Anfall auftritt. Ja? Dann könnte man möglicherweise von einer manifesten Epilepsie sprechen. Aber so genau, was Dr. Pubel vorhin gesagt hat, es ist ein epileptischer Anfall, der möglicherweise nie wieder auftaucht. Ne? Er war ja auch nicht so extrem. Wir haben diese berühmte Beschreibung Grand Mal, wo die Leute eben tatsächlich ohnmächtig werden, denen fehlt richtig die Zeit, wo sie sich auf die Zunge beißen. Und wo sie auch diese Schaumbildung vor dem Mund haben und so, was ja für die Umwelt immer hochdramatisch ist, ja. Oder eingenässen. Und das Einnässen, genau. Da hat ja auch jemand nachgefragt. Einnässen. Ja, genau. Ne? Und insofern war das vielleicht so ein Schuss vor den Bug, dass sie jetzt erstmal gesagt hat oder gemerkt hat, oh, ich muss vorsichtig sein. Ne? Aber wenn sie Glück hat, kriegt sie halt keinen zweiten Anfang. Ja, ich fand es war wieder spannend, auch wenn es für sie ein bisschen schwierig war. Sprachlich sage ich Ihnen mal, fand ich den Anamneseteil wieder deutlich besser. Jetzt muss ich noch mal gucken. Ich habe mir noch was aufgeschrieben. Genau, was ich wichtig finde in diesem Zusammenhang, dass die in Begleitung ihres Ehemanns gekommen ist und dass der sie gebracht hat, ja, und dass der praktisch bestätigt hat, was sie sagt, diese Zuckungen. Ja, das ist ja ein wichtiger Punkt, dass sie das nicht nur glaubt, sie hat gezuckt, sondern der Mann hat es gesehen und dann hat er sie schnell in die Klinik gebracht. Ne? Dann meine ich, dieses Taubheitsgefühl in den Händen hätte ich nicht gesagt. Ah, genau, und wichtig, Sie haben gesagt, Zuckung in den Händen und in den Beinen, in den Armen und in den Beinen, also nicht nur in den Händen, sondern in allen vier Extremitäten. Ne? Ja, gut, das war das. Augenblick. Und die Kopfschmerzen haben Sie, glaube ich, erwähnt, ja. Und die Übelkeit und die Müdigkeit, also Fatigue hinterher, genau. Und ja, genau, wo ich nicht so einig bin, Sie haben gesagt, sie hat in der Vegetativanamnese hat sie eine Schlafstörung, also sie schläft nicht gut. Und dann, sie leidet unter Diarrhöen. Das würde ich zu den Vorerkrankungen zählen, weil sie ja einen diagnostizierten Reizdarm hat, ne? Und dann eben diese Dermatitis hinterm Ohr. Und ja, dann kam ja tatsächlich durch ihren Kollegen noch der die Nachfrage nach dem Fieberkrampf. Ja, gut. Also eine Sache. Ist mir noch, ja, was ich nicht elegant fand, also machen Sie ruhig so einen klaren Absatz, dass Sie sagen, in der Familienanamnese gab die Patientin an, dass, ne, ihr Vater, also eigentlich ja keine klassische Vorerkrankung im Sinne von haben wir alle in der Familie hohen Blutdruck, Diabetes. Aber genau, was Sie nicht erzählt haben, die Mutter, die hat einen Zustand einer Handgelenksfraktur. Aber was sie jetzt hat, ist ein Morbus Sudeck. Das ist diese ganz wahnsinnig schmerzhafte Geschichte, wo die zwischendurch also wirklich völlig immobil sind, die Leute. Das heißt auch, ich weiß nicht, wie das übersetzt wird, CRPS. Vielleicht gibt es in der allgemeinen Formulierung noch eine andere Bezeichnung dafür. Weiß das jemand von den Kollegen zufällig, dass er uns da mal eben helfen kann? Jetzt gucke ich mal eben Morbus Sudeck. Ihr habt Chat geschrieben. Ah, okay. Also das gibt es bei Ihnen auch. Oh, warum schreibe ich das auch noch falsch? Morbus Sudeck Hand. Genau, wahnsinnige Schwellung, schmerzhafte entzündliche Erkrankung nach Verletzung oder Operation. Genau. Ja, abgekürzt CRPS. Also das ist eine scheußliche Geschichte und damit ist die Mutter richtig eingeschränkt. Ja. Das nur als Ergänzung zur Familienanamnese. Ja, sozialanamnestisch ist sie eben verheiratet, hat ein Kind und ist selbstständig, hat dementsprechend ein bisschen Stress. Ich weiß nicht, haben Sie die Stimmbandknöpfe? Ah ja, genau. Da haben Sie Kopfschmerzen gesagt. Die Patientin hat gesagt, sie hat Stimmbandknötchen. Neoangin ist so eine Lutschtablette, die den ganzen Schleimhautbereich im Mund total betäubt. Echt fies schmeckt. Ja, ich weiß, ich habe das auch mal früher gegen Halsschmerzen bekommen. Und damit hat sie eine Stimmstörung. Und da hat sie halt gesagt, dass sie diese Neoangin nimmt dagegen, aber nicht gegen Kopfschmerzen. Ja, ich weiß nicht, wie sie da drauf gekommen sind, dass sie das, das ist kein Kopfschmerzmittel. Ne? Gut. Dann, was haben wir noch gehabt? Neurolog ist natürlich sehr clever zu sagen, ich hole die Neurologen dazu. Da muss man die neurologische Untersuchung nicht selber machen. Ist schon sehr elegant. Ja, aber auf alle Fälle würde man natürlich jetzt klassischen Reflexe checken, Kniescheibenreflex und was weiß ich, die Hautsensibilität und vielleicht auch die Pupillenreflexe, dass man guckt, ob die Pupillen wieder reagieren und so. Also das wäre sicherlich noch was man mit eigenen Bordmitteln machen kann, ja. Gut. Ja, und dann, also im Arzt-Arzt-Gespräch waren Sie vielleicht auch wegen der Unterbrechung, vielleicht auch, weil Sie mit der Diagnose eigentlich gar nicht so sympathisiert haben am Anfang, waren Sie nicht so gut wie bei der Anamnese. Anamnese fand ich eigentlich ziemlich konsequent und da haben Sie dann, ja, wenn Sie mal gemerkt haben, dass die Patientin so ein bisschen ungeduldig war, weil Sie gesagt haben, weil sie was gefragt haben, was sie schon mal vorher erzählt hat. Ja, ich weiß, stimmt, haben sie ja gesagt. Also da sind sie immer drauf eingegangen und so. Und sie waren sehr freundlich und sehr geduldig mit der Patientin. Aber dann im Arzt-Arzt-Gespräch war es einfach von den Formulierungen her manchmal ja nicht mehr so souverän und nicht mehr so sicher. Und da kamen dann auch manchmal so Grammatikfehler mit rein, die nicht verheerend sind, aber wo man dann merkt, dass sie nicht mehr so auf sicherem Terrain sind, ja. Und das ist, glaube ich, immer diese Schwierigkeit im Arzt-Patient-Gespräch, sind Sie derjenige, der das Konzept in der Hand hat, ja. Sie wissen, was Sie fragen wollen und dann ziehen Sie Ihren Fragenkatalog durch und der Patient kann dann gucken, dass er antwortet und Sie können das entsprechend verarbeiten. Aber wenn Sie dann nachher im Arzt-Arzt-Gespräch selber eine Situation schildern sollen, dann wird es einfach schwieriger. Ja? Und da denke ich immer, es ist sicherer, sich auf kurze, präzise Sätze zu einigen, als dann irgendwie so eine ganz lange Geschichte zu machen und es zu kompliziert zu machen. Und versuchen Sie einfach da die normale Satzkonstruktion beizubehalten. Die Patientin berichtet über und die Fragen nach sowieso wurden verneint. Was weiß ich, vor dem Anfall sind ihr folgende Besonderheiten aufgefallen. Auch nach dem Anfall zeigten sich besondere Symptome, nämlich Übelkeit, Müdigkeit und eine gewisse Nervosität und ja. So, ne? Also man kann das ja so ein bisschen anmoderieren, ja? Und dass sie sich wirklich für jeden Schritt einfach nochmal so Formulierungshilfen vorbereiten. Das heißt ja nicht, dass sie dagegen gefeit sind, dass sie irgendwas wild aus der Luft formulieren müssen. Zum Beispiel haben die Prüfer hier gefragt, was sind Ursachen für einen Krampfanfall? Wie werden Fieberkrämpfe behandelt? Was kann man im EEG sehen? Wie lange dauert die Behandlung? Das haben die Prüfer damals alle bei diesen Patienten hier gefragt. Ja? Das heißt, da müssen Sie dann, wenn Sie es nicht wissen, müssen Sie sagen, oh, da muss ich den Neurologen fragen. Ja? Oder wenn Sie es eben wissen, dass Sie eben eine gute Formulierung dafür. Entschuldigung. Nee, jetzt geht es nicht mehr. Wie Sie die einzelnen Punkte anmoderieren, ne? Und dann eben zur Kenntnis bringen. Okay, ich denke mal, es war wieder spannend, eigentlich mit allen zusammenzuarbeiten. Vielen Dank für das engagierte Vielen Mitarbeiten. Dank Und für alles wann, und für wann. Ihre Mühe und ja, mit Ihrer besonderen Situation. Sie sind ja Heute ist schon gut. Schwierigkeiten Heute mit. ist schon gut im Gegensatz Ja, zu dem cool. letzten Tag. Okay, cool. Ja, ich habe dann auch gleich eine Info für Sie. Nächste Woche bin ich auf dem Weg, mir neue Viren einzufangen. Ich bin also wieder eine Woche bei meinen Enkelkindern. Ich bin also nicht da. Und ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, da abends Termine zu machen. Okay. Also machen wir nach einer Woche weiter, an dem Dienstag dann. Das ist der 30. 21. Der 21. Ja. 21. Genau. Ah, okay. Ja, Ja? Dienstag. Gut.